Es ist 10 Uhr. Radio Neandertal. Die Nachrichten. Mit Marion Kürlis. Schönen guten Morgen. Gipfel mit Putin bringt Trump viel Kritik ein. Handelsstreit spitzt sich weiter zu. Das Wetter Sonne und Wolken bis 30 Grad. In den USA steht Präsident Trump nach seinem Gipfeltreffen mit Putin unter Druck. Viel Kritik kommt auch aus den eigenen Reihen. Trump wird vorgeworfen, sich nicht genug vom russischen Präsidenten distanziert zu haben, vor allem nachdem Putin dementiert hat, dass es eine russische Einmischung beim US-Wahlkampf gab. Der US-Geheimdienst kommt nämlich zu einem ganz anderen Ergebnis. Trotzdem hat sich Trump in diesem Punkt eher an die Seite Putins gestellt. Sein Dementi sei extrem stark gewesen, sagte Trump. Im Fall Sami A gibt es noch keine offizielle Lösung, aber es wird weiter diskutiert, ob die Abschiebung des Gefährders, so wie sie gelaufen ist, rechtens war oder nicht. Nach Ansicht des Grünen-Vorsitzenden Habeck war sie das nicht. Im ZDF hat er gesagt, dass das Bundesinnenministerium und auch das Bundesflüchtlingsamt gewusst hätten, dass noch eine Entscheidung des zuständigen Gerichts ausstehe und trotzdem sei Sami A ausgeflogen worden. Hier beuge man den Rechtsstaat, weil klar sei, dass man bei einer Behörde auf ein Gerichtsverfahren warte, sagt Habeck. In der Bild-Zeitung wirft der abgeschobene Gefährder Sami A den Behörden über seinen Anwalt jetzt Entführung vor. Die Probleme im Fall Sami A dürften auch der Grund sein, warum ein für heute geplantes Treffen zur Asylpolitik von NRW-Flüchtlingsminister Stamp und Bundesinnenminister Seehofer kurzfristig abgesagt wurde. Offiziell ist sehr vage von noch zu vielen offenen Fragen die Rede. José Nasjandi im Landtagsstudio mit einer Einordnung. Sami A muss vielleicht nach Deutschland zurückgeholt werden. Das ist politisch eine echte Katastrophe. Zwischen dem NRW-Flüchtlingsministerium und dem Bundesinnenministerium kracht es deshalb gewaltig. Niemand will für diese Panne verantwortlich sein. Aber auch ohne den Fall Sami A wäre das Treffen heute schwierig geworden. Stamp und Seehofer haben sehr unterschiedliche Vorstellungen. Den Unionsstreit über die Abweisung von Flüchtlingen an den Grenzen hatte Stamp scharf kritisiert. Und die Themen für heute waren heikel. Stamp macht unter anderem Druck, damit die Asylverfahren schneller werden. Der Handelsstreit spitzt sich weiter zu. Nachdem sich schon mehrere Länder bei der Welthandelsorganisation über die US-Strafzölle beschwert haben, haben jetzt auch die USA Beschwerde eingereicht. Sie kritisieren die Gegen- oder auch Vergeltungszölle betroffener Länder und halten sie, im Gegensatz zu den eigenen Strafzöllen, für einen Regelverstoß. Die Beschwerde bei der WTO richtet sich gegen die EU, gegen China, Kanada, Mexiko und die Türkei. Der Internationale Währungsfonds hatte gestern gewarnt, dass die aktuellen Handelskonflikte kurzfristig die größte Bedrohung für die Weltwirtschaft seien. In Menden ist ein ungeduldiger Autofahrer wegen Körperverletzung und Fahrerflucht angezeigt worden. Er hatte sich an einer Unfallstelle vorbeigedrängelt und dabei einen Ersthelfer erfasst. Danach ist er einfach weitergefahren, laut Polizei. Der Ersthelfer ist mit seinem Auto hinterher und hat den Mann zur Rede gestellt und wurde dabei aber handgreiflich. Jetzt haben beide eine Anzeige. Der Vorbeidrängler hat den Ersthelfer wegen versuchter Körperverletzung angezeigt. Und soweit die Meldungen mit Marion Kürlis. Das Wetter. Mit Thomas Becker aus der Wetterredaktion. Heute kommen ein paar Wolken zur Sonne, Schauer oder Gewitter sind aber selten und 25 bis 30 Grad sind wieder drin. Morgen wird es nur wenig kühler und es geht weiter mit viel Sonne und ohne Regen. NRW Verkehr. Hier dauert laut ADAC mindestens 20 Minuten länger. A2 Hannover-Dortmund zwischen Lauenau und Bad Alsen-Ost 8 Kilometer plus 30 Minuten. A3 Oberhausen-Arnheim zwischen Oberhausen-Holten und Kreuz-Oberhausen 6 Kilometer, ihr braucht 20 Minuten länger. A40 Dortmund-Essen zwischen Bochum-Hammer und Essen-Krai 6 Kilometer, Zeitverlust 20 Minuten. A44 Kassel-Dortmund zwischen Diemelstadt und Lichtenau 10 Kilometer plus 30 Minuten. A45 Hagen-Dortmund zwischen Dortmund-Süd und Kreuz-Dortmund-Witten 5 Kilometer, es dauert 20 Minuten länger. Und die A52 Romont-Düsseldorf zwischen Hart und Mönchengladbach-Nord 3 Kilometer Stau, Zeitverlust 20 Minuten. Radio Neandertal am Vormittag. Kevin Zimmer hier, guten Morgen. Katharina Thiule wird später noch hoffentlich zu uns stoßen. Sie kann gerade nicht, sie geht ihrem zweiten Job nach. Sonnenaufgänge bei Instagram liken. Der Himmel war lila, also hellviolett und danach knallorange. Das sah doch so schön aus, komm. 2018, der Sommer der schönen Sonnenaufgänge. Damit hat man dich, ne? Ja, sofort. Sonne haben wir wirklich genug und Regen haben wir übrigens auch. Sommergeldregen. Habt ihr euch auch schon beworben? Wenn nicht, dann holt das jetzt am besten nach. In dieser Runde sind nochmal mindestens 5.000 Euro garantiert drin. Bewerbt euch jetzt. Hier ist die landesweite Geldregen-Hotline. 01379 36 5000. Teilnahme ab 18 für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz vom Handy deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben. Nehmt die Flaschen auf.

Radio Neandertal. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Where dead men called out for his love to flee. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? I told you to run, so we'd both be free. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you? Told you to run, so we'd both be free. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Where necklace of hope, side by side, side by side. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Was wird das jetzt? Ich fasse gerade Texte aus den 90ern zusammen. Skibidi, dabadabadu. Ich werde am Ende, lach nicht, ich werde am Ende einen Roman aus diesen Texten schreiben. Ja, sicher. Was haben wir abgetanzt zu den Hits der 90er, ne, und abgefeiert? Wir machen das am 4. August den ganzen Tag nochmal hier bei uns im Radio. Wir spielen für euch nur 90er den ganzen Tag und es wird kein Song doppelt laufen. Versprochen. Und was wären die Hits von heute ohne die 90er? Hier mal ein Beispiel. 2013 stürmt Frieda Gold die Charts mit dem Hit Liebe ist meine Rebellion. Und alle Kinder der 90er so, Moment mal, den kenne ich doch. Love is my rebellion, love is my, Liebe ist meine Rebellion. So, und das Original kommt aus dem Jahr 96. Wieder was gelernt. Freed from Desire, das kennt ihr noch, ne? Und das war nicht das einzige Mal, dass dieser Song recycelt wurde. Nein, 20 Jahre später haben nordirische Fußballfans ihren Nationalspieler bei der EM in Frankreich damit angefeuert. Der Spieler heißt Will Grigg, spielt in der dritten englischen Liga und saß während der kompletten EM nur auf der Ersatzbank. Stimmt, ich erinnere mich. Will Grigg's on fire. Er hat das ganze Stadion gesungen, ne? Und das, obwohl der wirklich nie eingewechselt wurde. Er hat nicht eine Sekunde gespielt, trotzdem der Star der nordirischen Mannschaft. Der Hype ging sogar so weit, dass in Nordirland bei der Feuerwehr angerufen wurde, um zu melden, dass Will Grigg's on fire ist. What's his name? 9 Windsor Avenue. And what's on fire? Will Grigg. Will Grigg's on fire? Yeah! Will Grigg's on fire! You're the best is terrified! Will Grigg's on Großartig, fire! Großartig, ja. Na, na, na, na, na. Und es hat alles angefangen mit Gala, Freed from Desire. Hier ist der Hit, der noch Jahre später für andere Hits gesorgt hat. Mehr 90er für euch am 4. August, den ganzen Tag hier bei uns und auf unserer 90er Live-Party in Oberhausen, ne? Ja, und weil es so schön ist, machen wir es genau eine Woche später nochmal in Bonn. Tickets, welche Stars auftreten werden und alle Infos, die ihr braucht, bekommt ihr auf 90er-live.de. Radio Neandertal. Sommer bei uns. Kevin Zimmer und Katharina Theule hier. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just...

Ratzingen Festival. Das Open-Air-Event in der Ratzinger Innenstadt an diesem Wochenende. Live auf der großen Bühne. Fresh Music Live, Bibi Thomas, Das Wunder, Albert and Sander und viele weitere Künstler. 3 Tage Festprogramm rund um den Marktplatz. Der Eintritt ist frei. Mehr auf rmg-ratzingen.de. Please don't stop the music. We can bring it on the floor. Never dance like this before. for me. The sun is shining anymore. The only thing I feel is pain caused by absence of you. Suspense controlling my mind. I cannot find the way out of here. I want you by my side so that I never feel alone again. And I want you. We can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it. Dance on. Do the boogie all night long. Sound in paradise. Shouldn't talk about it. I want you. We can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it. Dance on. Do the boogie all night long. Es ist 22:30. Radio Neandertal. Die Nachrichten in 100 Sekunden. Mit Leslie Rademacher, guten Tag. In den USA wächst der Druck auf Präsident Trump. Ihm wird mangelnde Distanz zum russischen Präsidenten Putin vorgeworfen, den er gestern in Helsinki getroffen hat. Demnach glaubt Trump Putin, dass Russland mit den Hackerangriffen im US-Wahlkampf nichts zu tun hat. Der Handelsstreit spitzt sich weiter zu. Nachdem sich schon mehrere Länder bei der Welthandelsorganisation über die US-Strafzölle beschwert haben, haben jetzt auch die USA selbst Beschwerde eingereicht. Sie kritisieren die Gegen- und Vergeltungszölle anderer Länder und halten sie für einen Regelverstoß. Ein Radfahrer ist gestern Abend bei einem Unfall in Ratingen schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 52-Jährige mit seinem Rad auf der Metzkausener Straße Richtung Mettmann unterwegs. Ihm entgegen kam ein 17-jähriger Mofa-Fahrer, der über eine Kreuzung nach links abbiegen wollte. Dabei übersah er den Radfahrer. Bevor es aber zum Zusammenstoß kam, riss der Radfahrer den Lenker um. Dabei verlor er die Kontrolle und stürzte mit seinem Rad zu Boden. Er musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik transportiert werden. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG warnt aktuell vor unvorsichtigem Baden in den Seen in unserer Region. Erst am Sonntag musste ein 19-jähriger tot aus dem Karster See geborgen werden. Laut DLRG unterschätzen viele Schwimmer die Gefahren. In Badeseen herrschen ungesehene Strömungen und Temperaturunterschiede, die selbst erfahrene Schwimmer in Probleme bringen können. Oft ist dann ein zusammengebrochener Kreislauf die Ursache für das Ertrinken von Schwimmern. Dieses Jahr sind bereits 6 Menschen in den Badeseen NRWs ertrunken. Die Ratinger Polizei hat es aktuell mit einem besonders dreisten Autodiebstahl zu tun. In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Diebe auf der Kölner Straße einen Abschleppwagen geklaut, der noch einen weiteren PKW geladen hatte. Wie die Diebe den Abschlepper knacken konnten, ist noch unklar. In beiden Fahrzeugen lagen aber noch die Zulassungspapiere, in einem sogar der Originalschlüssel. Den Wert beider Autos schätzt die Polizei auf 55.000 Euro. Sie bittet jetzt um Zeugen, die etwas gesehen haben. Das waren die Nachrichten mit Leslie Rademacher. Hier ist das Wetter bei Radio Neandertal. Wenn die Wolken jetzt über Mittag so langsam verschwinden, wird es auch wieder richtig sommerlich bei uns. Dann wieder mit Sonnenschein pur und bis zu 30 Grad. Aktuell sind es 23 am Heldorado und 24 am Unterbacher See. Das Radio Neandertal Stau-Update mit diesen Staus. A1 Richtung Köln zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen 5 Kilometer. A3 Richtung Köln zwischen Kreuz Hilden und Solingen 3 Kilometer stockend. Und A3 Richtung Oberhausen zwischen Solingen und Kreuz Hilden 4 Kilometer stockend. Gute Fahrt. A thousand times I've seen this road, a thousand times.

Möchtest du uns vielleicht kurz erzählen an dieser Stelle, wie dein Kinderzimmer damals aussah? Ich finde das passend gerade. Ich hatte Kelly Family Poster an der Wand. Das war's, oder wie? Das war's. Die Tochter von Sommergeld-Regengewinnerin Sarah kann da nur müde drüber lachen. Also einmal über deine Kelly Family Poster. Und sie bekommt nämlich ein Prinzessinnenzimmer. Sie bekommt einen Glitzerteppich. Ein Glitzerteppich. Einfach die Swarovski-Steine von Mutti drauf zertreten. Fertig ist der Glitzerteppich. 1200 Euro hat sie aus dem Sommergeldregen geholt. Vermutlich wird sie sich auch ein Einhorn organisieren. Kai Klüting im landesweiten Sommergeldregenstudio. Das steht ja auch auf deiner Wunschliste. Jetzt streust du aber Salz in die alten Wunden meiner Seele. Auf meiner Wunschliste steht doch vor allem eine Runde Sommergeldregen und zwar mit Saskia. Hallo. Saskia, du bist gerade unterwegs mit dem Auto. Jawohl. Du fährst dich sozusagen schon mal warm für euren Urlaub. Was ist da geplant? Wir fahren nach Bayern, nach Siegsdorf und dafür bräuchte ich noch ein Auto mit frischem TÜV. Wieso ist da noch ein Auto kaputt? Kann ich nicht genau sagen, was kaputt ist. Sind ein paar Sachen, die gemacht werden müssen. Mein Mann war damit in der Werkstatt. Dafür bräuchte ein bisschen Geld, um das zu bezahlen. Also da sind so ein paar Schlüsselwörter, die für mich ja ganz wichtig sind. Ein paar Sachen, die gemacht werden müssen und Werkstatt. Ganz genau. Das klingt nach viel Geld, was du brauchst. Saskia, ich wünsche dir ganz viel Glück. 50 Euro. Weiter. 1000 Euro. Weiter. 2200 Euro. Weiter. 3000 Euro. Weiter. 4500 Euro. Weiter. 5000 Euro. Stopp. Saskia? Ja? Saskia, ich habe gerade mal so ein bisschen geguckt. Also ich glaube, in Siegsdorf gibt es kein Sternerestaurant. Da musst du noch ein bisschen weiterfahren, nach Ruhpolding oder so. Ja, ist ja jetzt möglich. Saskia, herzlichen Glückwunsch, 5000 Euro. Jawohl, ja. Super. Der Sommergeldregen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das höre, da kriege ich Gänsehaut, wenn jemand 5000 Euro gewinnt. Dann lass uns das doch einfach nochmal machen, das Ganze. In einer der nächsten drei Runden garantiert mindestens 5000 Euro. Jetzt anrufen und gewinnen. Unsere landesweite Geldregen-Hotline 01379 36 5000. Für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Mobil ist es deutlich teurer. Teilnahme ab 18. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen bei uns und auf unserer Homepage. I'm holding on to many things past, to anything that's gonna change my memories back. I'm holding on to everyone good, to everything that's ever been the way that it should. I'm holding on to things you said before you forgot what this love really meant to you. The words that I sent to you, now forgotten to you. No matter how hard I try. I'm holding on to many things past, to anything that's gonna change my memories back. I'm holding on to everyone good, to everything that's ever been the way that it should. I'm holding on to things you said before you forgot what this love really meant to you. The words that I sent to you, now forgotten to you. No matter how hard I try. Try.